Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 82. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Fairerweise sage ich's gleich zu Beginn. Wer sich eben mit MP3 oder sonstigen Player zum gewohnten Lauf aufmacht, täte gut daran, entweder die Route zum Läufchen zu verknappen oder für Reserveaufnahmen zu sorgen. Die heutige Sendung ist nämlich etwas kürzer geraten als gewohnt. Dafür habe ich selbstverständlich gute Gründe anzuführen. Neben der Friedell-Reihe, die Sie eben erfreulicherweise hören, betreue ich auf Orange 94.0 noch Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Wie schon der Name vermuten lässt, findet selbige normalerweise eher unregelmäßig statt, ganz wie sich's ergibt. Seit einigen Monaten tobt in Wien aber eine Debatte zum Themenkreis Kunst, Recht und Internet in großer Heftigkeit, aber auch bisher ungekannter Breite. Letzteres sowohl im Sinn des weiten Themenfeldes als auch im Sinn einer größeren Öffentlichkeit. Da ich diese Auseinandersetzung für eminent wichtig halte und sie aus meiner Sicht längst überfällig war, wollte ich auch mein Schärflein beitragen und plante zunächst eine Diskussionsrunde. Dann bemerkte ich aber, dass es solche Runden zwar gab, sie aber aufgrund notwendiger Redezeitbeschränkungen niemals in die Tiefe gehen konnten. So beschloss ich, meinen Gästen ausreichend Raum zu detaillierter Darstellung ihrer Positionen und Hintergründe zu geben. Das heißt im Klartext, nur 1 bis 2 Gäste pro Sendung, das dafür im Wochenrhythmus, jeden Montag 10 bis 11 Uhr, angesichts einer der Vielfalt berührter Themen und Aspekte angemessen langen Gästeliste, garantiert Spaß, zumindest bis weit in den Juni. Wer sich dafür interessiert oder auch nur wissen will, ob ich die Wahrheit spreche, findet alle Sendungen auf meinem Website no-na.net unter Radio Dispositiv. Darüber hinaus gibt es dort auch die Phantomzeit-Trilogie zu hören. Die letzte der 3 Sendungen, in denen Herbert Illig Neues von seiner Theorie des erfundenen Mittelalters berichtet, wurde gestern ausgestrahlt. Als ausgewiesener Friedell-Experte höchsten Ranges war er übrigens Gast der ersten Ausgabe dieser Reihe. Aufgrund all dieser Aktivitäten musste die Friedell-Reihe kurzfristig und selbstverständlich nur vorübergehend ein wenig zurückstehen. Um Aufwand zu sparen, habe ich mich also wieder einmal selbst als Gast eingeladen. Allerdings sah ich mich außerstande, den längeren Abschnitt über Thomas Carlyle ohne fachlichen Beistand zu bewältigen. Bei Carlyle handelt es sich nicht nur um einen von Friedells Säulenheiligen, sondern auch um jenen englischen Autor des Satzes »Die Zukunft Deutschlands ist die Zukunft der Welt«, der diesseits des Ärmelkanals mehrmals mit entsetzlichen Folgen wörtlich genommen wurde. Auch seine Abhandlungen über Helden, Heldenverehrung und Heldentum taten hierzulande teils furchtbare Wirkung. Insofern waren meinem Wirken diesmal inhaltliche Grenzen gesetzt. Ich bitte um Verständnis und werde mich um eine der heiklen Thematik adäquate Auskunftsperson bemühen. Der Romantiker auf dem Thron. Dieser Herrscher war geistreich, unternehmend, großmütig, warmherzig und zweifellos eine Persönlichkeit. Dass er ein nobler Charakter und ein interessanter Kopf war, haben auch seine Gegner nicht in Abrede stellen können. Dass es seinem Denken an Klarheit, seinem Willen an Energie fehlte, haben selbst Hofhistoriker wie Heinrich von Treitschke einräumen müssen. Seine zur Fettleibigkeit neigende, aber nicht unelegante Figur, seine schlaffen, aber lebhaften Züge, seine fahrige, aber feinfühlige Impressionabilität verliehen ihm ein unsoldatisches, aber liebenswürdiges Gepräge. Er erinnert in seiner naiven Prunkliebe an den ersten Preußenkönig Friedrich I., In seiner satirischen Veranlagung und intensiven Anteilnahme an allen geistigen Bewegungen der Zeit an Friedrich den Großen. In seiner überströmenden Redelust, die sich nicht nur in der Privatkonversation, sondern auch bei allen möglichen öffentlichen Anlässen zum Teil sehr eindrucksvoll äußerte, und seinem temperamentvollen, einmischungssüchtigen Dilettantismus an Wilhelm II. Er war mit Alexander von Humboldt und Ranke nahe befreundet, zog Rückert und Schelling, Schlegel und Tieck, Mendelssohn und Cornelius und andere Koryphäen nach Berlin und empfing sogar Herwig, den Dichter der deutschen Revolution, in Audienz. Eine Menge Bonbons aus seinem Munde kursierten in Berlin. So sagte er zum Beispiel, als er einmal aus seiner Theaterloge tretend den wartenden Lakaien auf dem Fußboden schlafend antraf, »Der hat gehorcht.« Ein andermal bemerkte er, »Anfangs wollten mich die Berliner vor Liebe auffressen, jetzt bedauern sie, es nicht getan zu haben.« Und so verhielt es sich in der Tat. Auf die begeisternden Reden und begeisterten Versprechungen folgte eine tiefe Enttäuschung. Es stellte sich heraus, dass alles nur impulsive Phrase gewesen war und der neue König, keineswegs geneigt, seinen Staat zeitgemäß zu reformieren, vielmehr von nebelhaften, halb poetischen Reminiszenzen an mittelalterliche Lebensformen erfüllt war, indem er mit patriarchalischem Regiment, ständischer Hierarchie, Vasallentreue, christlichem Staat und ähnlichen romantischen Requisiten operierte, die die Zeit längst als staubige Antiquitäten ausgemustert hatte. Alsbald gewöhnte man sich daran, dem König, der unermüdlich weiter projektierte und weiterredete, überhaupt nichts mehr zu glauben. Und der Berliner Witz übersetzte seine stehende Redensart »Das gelobe und das schwöre ich« in »Das lobe ich schwerlich«. Nachdem schon früher Gutzkow in seinem Drama Nero Ludwig I. von Bayern als romantischen Tyrannen geschildert hatte, der das Volksglück seinem Kunstwahn opfert, schrieb David Friedrich Strauss seine Schlüsselbiografie des Kaisers Julian, des Romantikers auf dem Thron der Cäsaren, die auf Friedrich Wilhelm gemünzt war. Die Parallele ist salzlos, philiströs und gequält wie alles, was dieser Autor hervorgebracht hat, da sich kaum zwei unähnlichere Personen und Situationen denken lassen, aber der Spitzname ist dem König geblieben. Und wenn man unter einem Romantiker ganz allgemein einen Menschen versteht, der dauernd in der Fantasie lebt, so ist Friedrich Wilhelm tatsächlich der Typus eines Romantikers gewesen. »Meine Lage«, schrieb er kurz nach seinem Regierungsantritt an Metternich, »erscheint mir wie ein Traum, aus welchem ich sehnlich das Erwachen wünsche. Aus diesem Traum ist er niemals erwacht.« Das Jahr seiner Thronbesteigung ist auch dadurch bemerkenswert, dass es von einem diplomatischen Konflikt erfüllt war, der beinahe zu einem großen europäischen Krieg geführt hätte. Es war Mehemet Ali, einem sehr befähigten albanesischen Offizier, gelungen, Ägypten von der Pforte vollständig unabhängig zu machen, die ihm außerdem noch für seine Hilfe im griechischen Freiheitskampf Kreta und einige Jahre später von seinem Schwiegersohn Ibrahim entscheidend geschlagen Syrien überlassen musste. 1839 kam es abermals zum Kampf. Die Ägypter siegten bei Nisib. Die feindliche Flotte ging zu ihnen über, der Bestand der Türkei schien bedroht. Infolgedessen schlossen England, Russland, Österreich und Preußen im darauffolgenden Jahr einen Vierbund zum Schutze der Integrität des türkischen Reichs, während Frankreich auf Mehemet Alis Seite trat, der aber vor der Übermacht zurückweichen und Kreta und Syrien herausgeben musste. Dieses aber empfanden die Franzosen als persönliche Erniedrigung und in ihrem Zorn darüber erneuerten sie die Forderung nach der Rheingrenze. Der Kriegslärm dauerte einen vollen Winter. Die Franzosen, die sich immer für irgendetwas rächen müssen, erhoben den Ruf »Revanche pour belle alliance«. Thiers ließ Paris und Lyon befestigen, was den doppelten Zweck des Schutzes nach innen und außen hatte und daher von den Radikalen Embastillement de Paris genannt wurde. Hoffmann von Fallersleben dichtete »Deutschland, Deutschland über alles«. Lamartine, eine Marseillaise des Friedens. Arndt, all Deutschland in Frankreich hinein. Schneckenburger, die Wacht am Rhein. Becker, das Rheinlied. Sie sollen ihn nicht haben. Wofür er von Musset in einem künstlerisch weit wertvolleren Gedicht die Antwort erhielt: Nur l'avant eux, votre Rhin allemand. Und von Ludwig von Bayern einen Ehrenbecher mit der Inschrift: Aus diesem vergoldeten, silbernen, von mir angegeben wordenen Pokal trinken sie oft, das singend, sie sollen ihn nicht haben. Und selbst der Republikaner Georg Herwig sang: stoßt an, der Rhein soll deutsch verbleiben. Obschon mit dem kosmopolitischen Zusatz: und wär's nur um den Wein. Für die traurige Tatsache, dass Frankreich die politische Irrenzelle Europas und Provokation seine zweite Natur ist, lässt sich kaum ein stärkerer Beweis erbringen als die Ereignisse von 1840. Denn niemand wird behaupten können, dass jene Felachenrauferei ein Anlass war, die Pfalz zu bedrohen. Indes kam es nicht zum Krieg. Louis-Philippe war viel zu klug, um die Gefährlichkeit seiner Situation nicht einzusehen, die ihn zwischen zwei Feuer stellte, denn einerseits legte es der Zar auf einen legitimistischen Kreuzzug der Ostmächte an, andererseits hätten die Republikaner den Krieg sofort zu einer Revolution benutzt. Manchester. In dieser Krise erwies sich England wieder als die absolut führende Macht. In London wurde der Vierbund, der türkisch-ägyptische Friede und 1841 auch der wichtige Meerengen-Vertrag geschlossen, worin alle fünf Großmächte übereinkamen, dass in Friedenszeiten kein fremdes Kriegsschiff den Bosporus und die Dardanellen passieren dürfe. Er war gegen Russland gerichtet, das 8 Jahre vorher bei der Türkei die Öffnung des Bosporus für alle russischen und die gleichzeitige Schließung der Dardanellen für alle übrigen Schiffe durchgesetzt hatte. 1837 war die junge Königin Victoria ihrem Oheim auf dem Thron gefolgt, wodurch sich die Personalunion mit Hannover, wo die weibliche Erbfolge nicht galt, auflöste. 1839 besetzte England Aden, den Schlüssel zum Roten Meer, und schuf sich dadurch einen seestrategischen Gegenpol zu Gibraltar. 1840 führte es den skandalösen Opiumkrieg gegen China, in dem es die Opiumeinfuhr aus Indien und die Abtretung der Insel Hongkong erzwang. Nachdem es schon vorher sich im Westen und Süden Australiens ausgebreitet und einen Teil von Hinterindien unterworfen hatte, eroberte es in den 40er Jahren auch das vorderindische Punjab-Gebiet und gewann damit ein unschätzbares Ausfalltor gegen Afghanistan und Russland. Es wurde bereits geschildert, in welchem erstaunlichen Maße in England das Maschinenwesen, der Eisenbahnbau und die Dampfschifffahrt den Kontinent überflügelt hatten. Dort gab es auch schon längst Märchendinge wie Streichhölzer, Stearinkerzen und Stahlfedern. 1840 wurde durch Rowland Hill die aufklebbare Marke und die Pennypost eingeführt, die die Briefe in ganz England gegen ein Einheitsporto von einem Penny beförderte, während innerhalb der preußischen Grenzen die Briefzustellung damals noch 10 bis 20 Silbergroschen kostete. Das Gros der deutschen Staaten entschloss sich erst gegen Ende der 40er Jahre zu dieser neuen Einrichtung. Mecklenburg-Strelitz erst 1863. Die Eroberung ungeheurer Gebiete von höchster Fruchtbarkeit im Verein mit den technischen Vervollkommnungen hatte natürlich sehr wohltätige wirtschaftliche Folgen, freilich nur für die besitzenden Klassen. Der englische Naturforscher William Draper, ein ausgezeichneter Physiolog, auch verdient um die Entwicklung der Fotografie, später Professor der Philosophie in New York und Geschichtsschreiber des amerikanischen Bürgerkriegs, hat eine seinerzeit viel gelesene History of the Intellectual Development in Europe geschrieben, die auf Buckle'sche Manier mit geschwätziger Naivität den Fortschritt des europäischen Geistes im wissenschaftlichen Aberglauben feiert. Er erzählt darin, dass bereits 1833 die Länge des Garns, das während eines Jahres in England gesponnen wurde, ausgereicht hätte, den Umfang der Erde mehr als 200.000 Mal zu umspannen. Und fügt hinzu, die Menschen hatten Werke vollbracht, die fast gottgleich waren. Die Reform-Bill vom Jahr 1832 gewährte der industriellen Mittelklasse Anteil an den Parlamentswahlen. Im darauffolgenden Jahre wurde in den britischen Kolonien die Sklaverei aufgehoben, weniger aus philanthropischen als aus handelspolitischen Gründen. Die Erbitterung des vierten Standes kam in tumultuarischen Arbeitsverweigerungen, einen organisierten Streik gab es damals noch nicht, und in schweren Ausschreitungen zum Ausdruck. Am furchtbarsten 1839 in Birmingham, wo die Arbeiter die ganze Stadt verwüsteten, die Häuser plünderten und die Fabriken einäscherten. Der Herzog von Wellington, der die Revolte niederschlug, erklärte im Oberhause, er sei schon oft Zeuge der Eroberung einer Stadt gewesen, aber niemals habe er ähnliche Schrecken mitgemacht. Es ist unbegreiflich, wieso ein Volk von so hoher politischer Weisheit wie das Englische, das zudem in allen Fragen des praktischen Lebens einen so viel reicheren Schatz an Erfahrung besaß als alle übrigen, nicht einsehen wollte, dass es für den Stand, dem es seinen ganzen Wohlstand verdankte, ausreichend zu sorgen habe. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass es im britischen Kulturgebiet zu allen Zeiten und besonders in der damaligen einige hochherzige Idealisten gegeben hat, die es sich zur Aufgabe machten, das Gewissen ihrer Landsleute aufzurütteln. Einer von ihnen war Richard Cobden. Er erkannte, dass die Hauptursache des großstädtischen Elends in den hohen Brotpreisen zu suchen sei, und dass diese wiederum auf die Getreidezölle zurückzuführen seien, an denen das Oberhaus, das fast ausschließlich aus Grundbesitzern bestand, in kurzsichtigen Egoismus festhielt. Er gründete daher die Anti-Corn Law League, der sich auch die Fabrikanten anschlossen, weil sie nämlich hofften, bei billigeren Brotpreisen noch niedrigere Löhne zu erzielen. Und es gelang ihm in 10-jährigen Kampfe, die Aufhebung der Korngesetze zu erwirken. Aus seinen Lehren und Forderungen entwickelte sich in Manchester, dem Mittelpunkt des Baumwollhandels, eine neue nationalökonomische Richtung, die sogenannte Manchester-Schule, die sich für den Freihandel, das heißt die Abschaffung sämtlicher Schutzzölle, erklärte. Mit ihr vereinigten sich die Vorkämpfer des Chartismus, die unter dem Losungswort »The People's Charter« als Recht des Volkes dessen entscheidende Beteiligung an der Regierung forderten. Und diesen schlossen sich die irischen Separatisten an, die die Lostrennung von England, the Repeal of the Union, teils mit friedlichen, teils mit kriegerischen Mitteln, ungestüm und unablässig betrieben. Diese drei Bewegungen, durch energische und gewandte Agitatoren wie O'Connell und O'Connor verstärkt und beschleunigt, versetzten England in den 30er und 40er Jahren in dauernde Gärung. Im Parlament lösten Tories und Whigs einander ab, ohne dass eine der beiden Parteien etwas allgemein Befriedigendes zustande brachte. Die Chartisten verlangten allgemeines und gleiches Wahlrecht, geheime Abstimmung, jährliche Neuwahlen, die Legisten, Ausschaltung aller staatlichen Eingriffe in Handel und Gewerbe. Die Iren waren nicht weit entfernt von anarchistischen Grundsätzen. In diesen Wirren war der weitaus einsichtigste, vorurteilsloseste und weitblickendste Kopf Sir Robert Peel, der anfangs strenger Tory allmählich eine liberalere Richtung eingeschlagen hatte und mit erstaunlicher Anpassungsfähigkeit an die Tatsachen zwischen den extremen Wünschen und Antrieben der Parteien die Mitte zu halten verstand. Dass er häufig sein Programm wechselte, floss, obgleich er deshalb von seinen Gegnern schwach und inkonsequent gescholten wurde, aus seinem gesunden Wirklichkeitssinn, der nicht nach einer starren Parteidoktrin vorging, sondern sich nach den jeweiligen Umständen und Gegebenheiten richtete. So gelang es ihm, die irische Frage wenigstens insoweit zu regeln, dass es zu keiner Katastrophe kam. die Chartistenbewegung in parlamentarische Formen zu lenken und dem Freihandelssystem auf den wichtigsten Gebieten zum Sieg zu verhelfen. Die soziale Frage. Die ersten praktischen Versuche auf dem Felde der sozialen Fürsorge machte, ohne jede staatliche Unterstützung, der edle Robert Owen, durch dessen Schriften auch das Wort Sozialismus zu einer Weltvokabel wurde. Sein Erfinder ist der Saint-Simonist Pierre Leroux. Nur dachte er an einen Sozialismus von oben, wie dem Kaiser Joseph ein Liberalismus von oben vorgeschwebt hatte. Er verkürzte in seinen Fabriken, die über 2000 Menschen beschäftigten, die Arbeitszeit, führte die Arbeitslosenunterstützung ein, sorgte für hygienische Arbeitsräume und unentgeltliche Behandlung der Kranken, errichtete Wohnungen, Schulen und Konsumvereine und entwickelte eine lebhafte Agitation für verbesserte Fabrikgesetzgebung und genossenschaftliche Organisation. Er hat auch versucht, eine wissenschaftliche Theorie des Kommunismus zu geben. Für einen Kommunisten gilt auch Proudhon wegen seines berühmten Ausspruchs: Was ist Eigentum? Es ist Diebstahl. Aber dieser Satz kehrt sich eben nur gegen das vom Staat geschützte arbeitslose Eigentum, das aus Renten und Zinsen, Hausmiete und Bodenpacht, Sinekuren und Privilegien und dergleichen fließt, und nicht gegen den privaten Besitz. Das Eigentum, sagt er, sei die Quelle alles Missbrauchs. Der Besitz aber, der im bloßen Gebrauch dessen besteht, was man sich erarbeitet hat, schließe jede Möglichkeit des Missbrauchs aus. Dieser sei die Bedingung, jenes der Selbstmord der menschlichen Gesellschaft. Dieser sei rechtlich, jenes widerrechtlich. Und weit entfernt, den Privatbesitz abschaffen zu wollen, indem er den notwendigen Ansporn zur Arbeit, die Grundlage der Familie und die Quelle alles Fortschritts erblickt, will er vielmehr, dass jeder Mensch Privatbesitzer sei. Der Kommunismus ist für ihn nur das umgekehrte Eigentum. Dieses die Ausbeutung der Schwachen durch die Starken, jener die Ausbeutung der Starken durch die Schwachen. Und auch das ist Diebstahl. Die wahre Gerechtigkeit beruht nicht auf der Gleichheit des Besitzes, sondern auf der Gleichheit der Dienste, dem Mutualismus. Infolge dieser Ansichten nannte ihn Marx einen Bourgeois. In Wirklichkeit ist Proudhon der erste konsequente Vertreter des Anarchismus, da er in der Staatsgewalt den Hauptschuldigen sieht und sie in jeder Form aufgehoben wissen will. Gegen die Freihändlerschule wandte sich Louis Blanc, indem er erklärte, dass gerade der freie Wettbewerb die Ausbeutung begünstige und daher der Staat sich zum Herrn der gesamten Produktion machen müsse. Von der Schweiz aus sandte Wilhelm Weitling, ein Schneidergeselle aus Magdeburg, kommunistische Flugschriften von christlicher Färbung nach Deutschland, die im Proletariat viel gelesen wurden. 1844 ereignete sich der schlesische Weberaufstand, den Hauptmann in seinem Schauspiel aus den 40er Jahren behandelt hat. Von den Zuständen, die zu diesem Verzweiflungsausbruch führten, berichtet der Nationalökonom Alfred Zimmermann in seinem Buch über Blüte und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien. Auf den Straßen spielten keine Kinder. Sie mussten mit ihren schwachen Kräften den Eltern bei der Arbeit helfen. Selbst das Gebell der Hunde, das sonst in keinem Dorf fehlt, ertönte hier nicht. Man besaß kein Futter für sie und hatte die treuen Wächter als willkommene Nahrung verzehrt. Fleisch sahen die meisten Familien nie. Es war ein frohes Ereignis, wenn ein Bauer der Familie etwas Buttermilch oder Kartoffelschalen schenkte. Zitat Ende. An einem Junitag drangen die Weber in das Haus und die Fabrik der Firma Zwanziger in Peterswaldau und demolierten sie. In tiefem Schweigen übten sie das Rachewerk. Man hörte nur das Krachen der zerbrechenden Möbel und Maschinen. Zitat Ende. Zwei Kompanien Infanterie, die inzwischen eingetroffen waren, feuerten zuerst über die Köpfe der Anstürmenden hinweg. Diese antworteten mit einem Steinhagel. Darauf gaben die Soldaten eine zweite Salve ab und töteten einige der Angreifer. Die Menge ließ sich aber nicht im geringsten einschüchtern und zwang die Truppen durch neuerliche Steinwürfe zum Abzug. Nachdem noch einige Gebäude zerstört worden waren, erlosch aber plötzlich der Aufruhr und alles war wie zuvor. Geblieben ist aus jenen Tagen nur das unheimliche Lied, das Blutgericht, das damals in Massen umging. Ihr Schurken all, ihr Satansbrut, ihr höllischen Dämone, ihr fresst den Armen Hab und Gut, und Fluch wird euch zum Lohne. Und Heines Weberlied. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. Damals hat auch in ganz Deutschland die Auswanderung eingesetzt, die namentlich Nordamerika zugute kam, und das neu geprägte Wort Europamüde wurde zur Parole weiter Volkskreise. Die einzige öffentliche Einrichtung Deutschlands, die einen gewissen Fortschritt zu verzeichnen hatte, war die Schule. 1841 gründete Fröbel den ersten Kindergarten und Johann Friedrich Herbart, Professor der Philosophie in Königsberg, stiftete eine pädagogische Übungsschule, an der seine neue Erziehungsmethode gelehrt wurde, basiert auf die Ethik, die ihre Ziele, und die Psychologie, die ihre Mittel bestimmt, und nicht bloß auf Kenntnisse, sondern vornehmlich auf Charakterbildung gerichtet. Sie stand im Zusammenhang mit seiner Philosophie, die alle seelischen Vorgänge aus der Wechselwirkung der Vorstellungen ableitet, ihrer Verschmelzung, Verknüpfung oder gegenseitigen Hemmung, ihrem Latentwerden und Wiederauftauchen, Steigen und Sinken. Und wie sich die physikalischen Bewegungen mathematisch darstellen lassen, so hat Herbart auch für seine psychologische Mechanik eine Reihe von Formeln zu schaffen gesucht. Friedrich Liszt. Während die Rote Internationale vorläufig nur geringe Erfolge aufzuweisen hatte, gelangen der Goldenen Internationale umso größere. Sie äußerten sich unter anderem in der Bildung ausgedehnter Zollvereine. Die Manchester-Schule beabsichtigte nichts Geringeres als eine paneuropäische Zollunion. In Frankreich waren längst alle Binnenzölle gefallen und im Anfang der 40er Jahre fanden Verhandlungen über einen belgisch-französischen Zollverein statt, die nur an der Furcht der französischen Industriellen vor der belgischen Konkurrenz scheiterten. Der deutsche Zollverein ist im Wesentlichen das Werk Friedrich Liszts. Als er dem Bundestag ein Gesetz zur Aufhebung aller Binnenzölle überreichte, wurde er zu Festungshaft verurteilt und erst amnestiert, als er versprach, nach Amerika auszuwandern. In Pennsylvanien entdeckte er ein Steinkohlenlager, durch dessen Ausbeutung er ein wohlhabender Mann wurde. Aber es ging ihm, wie er sagte, mit Deutschland wie einer Mutter mit ihrem krüppelhaften Kinde, das sie umso stärker liebt, je krüppelhafter es ist. Er ließ sich als amerikanischer Konsul in Leipzig nieder und arbeitete dort rastlos für seine beiden Lieblingsideen, die wirtschaftliche Einigung Deutschlands und den Ausbau eines Eisenbahnnetzes, denen er seine Arbeitskraft, seine Gesundheit und sein Vermögen opferte. Er ging dabei von der Theorie aus, dass jede Volkswirtschaft drei Stufen durchlaufe. Zuerst sei die Landwirtschaft vorherrschend, dann Landwirtschaft und Gewerbe, schließlich Landwirtschaft, Gewerbe und Handel. Auf der ersten Stufe sei Freihandel das Natürliche, denn die Landwirtschaft muss ungehindert Rohstoffe ausführen und gewerbliche Produkte einführen können. Auf der zweiten müsse der Staat das junge Gewerbe schützen, wie man Kinder, kleine Obstbäume und Weinstöcke schützt. Daher empfehle sich hier das Zollsystem, das aber nur ein Erziehungssystem sein dürfe und auf der dritten Stufe wieder entbehrlich werde. Nach Liszts Ansicht befanden sich damals Spanien und Portugal auf der ersten, Deutschland und die Vereinigten Staaten auf der zweiten und England auf der dritten Stufe. Daher, schloss er, müssten sich die europäischen Nationen gegen die englische Handelssuprematie zusammenschließen. Die Kontinentalsperre müsse auf friedlichem Wege erneuert werden, bis England eingesehen habe, dass es nur der erste untergleichen sein könne. Trotz dieser feindlichen Haltung wurde Liszt in England mehr geschätzt und verstanden als in Deutschland, und als er London besuchte, von den ersten Staatsmännern und vom Parlament mit Auszeichnungen behandelt. Endlich kam aber der Zollverein doch zustande. Seine Anfänge gehen ins Jahr 1818 zurück, das die wirtschaftliche Union innerhalb des preußischen Staatsgebietes brachte. Die preußischen Enklaven schlossen sich an, dann folgten Hessen-Darmstadt, Anhalt, Kurhessen, Bayern, Württemberg, Sachsen, Thüringen, die sich teils untereinander, teils mit Preußen, schließlich aber alle zusammen zum preußisch-deutschen Zollverein vereinigten. In der denkwürdigen Silvesternacht des Jahres 1833 öffneten sich mit dem Mitternachtsschlage in 4/5 des nachmaligen deutschen Reichsgebietes unter allgemeinem Jubel die Zollschranken. Liszts Gedanken gingen aber noch viel weiter. Er wünschte nicht nur den Beitritt der Hansastädte, sondern auch Belgiens und Hollands, denn, sagte er, ein deutscher Zollverein ohne Rheinmündung gleiche einem Hause, dessen Tür einem Fremden gehört. Ferner verwies er auf die Ausdehnung nach dem Osten über Österreich, Ungarn und die Türkei und verlangte den Bau einer deutschen Flotte, denn eine Nation ohne Schifffahrt sei wie ein Vogel ohne Flügel, ein Fisch ohne Flossen, ein Löwe ohne Zähne. Aber die allgemeine Verständnislosigkeit, die fortgesetzten boshaften Angriffe, finanzielle Sorgen und quälende nervöse Kopfschmerzen verbitterten ihn derart, dass er sich 1846 bei Kufstein erschoss. In der Dichtung wurde die soziale Note zuerst und am stärksten in England angeschlagen. Ihr Meister ist Charles Dickens, der die Schäden des Fabriksbetriebs, des Schulwesens, der Armenpflege, der Klassenjustiz mit lebenskundiger Naivität und humorvollem Mitgefühl abschilderte. Seine Anklagen haben gerade dadurch, dass sie völlig gallenlos und rein dichterisch sind, aufs Tiefste gewirkt und sich eine unvergängliche Frische bewahrt. Andere große Dichter schwanken in der Verehrung der Nachwelt. Dieses edle Kind wird immer der Liebling der Menschheit bleiben. Und doch hat selbst dieser engelsreine Geist den Dämon seiner Zeit gehuldigt, indem er sich zur Goldgräberarbeit lukrativer Vortragstourneen verlocken ließ, die seine reiche Lebenskraft vorzeitig aufzehrten. In diesen Jahren der Verwirrung entstand aber der angelsächsischen Rasse die stärkste moralische Potenz, die sie jemals hervorgebracht hatte, in Thomas Carlyle. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen hat diesmal der Gestalter der Sendereihe. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 31. Mai 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.